Kaum ein Mann hätte dich hier heraufbekommen. Ich bin größer als die meisten Männer hier und auch stärker. Seit ich ausgewachsen bin, habe ich immer gute Stellen gehabt. Und meist auch guten Lohn, denn ich war so viel wert wie ein Knecht, ohne dass man mich doch hätte halten müssen wie ein Knecht. Jetzt kann ich dich betrachten. Oh, so kalte Füße. Ich wärme sie dir. Du hast schöne Füße, Fremder. Ich habe solche Füße noch nicht gesehen. Die ich kenne, sind schwelig und krumm und hornig. Deine aber sind zart und schlank. Unschuldig. Du hast Kinderfüße. Es ist heiß hier. Der Kamin ist vom Sieden und Braten warm bis hier oben hinauf. Mit 10 bin ich zu einem Bauern gegeben worden. An meine Eltern und Geschwister habe ich kaum noch Erinnerung. Ich habe es aufgegeben, die Höfe zu zählen, auf denen ich gearbeitet habe. Ich kenne jetzt schon mehr Menschen als mancher sein ganzes Leben lang kennenlernen wird. Hörst du mir zu? Er schläft. Ich habe Kinder zur Welt gebracht und Herden von Kälbern und Schweinen. Ich habe Kranke gepflegt und Sterbenden die Hand gehalten. Bauern habe ich vom Strick geschnitten. Meine Herren lassen mich in Ruhe. Ich bin ihnen zu groß. Das ist der Bäuerin recht. Ich bin 29. Ich bin es zufrieden allein. Solange ich bei Kräften bleibe und nicht krank werde. Das Glück ist eine neue Idee in Europa. Wach nicht auf, Fremde. Warum gerate ich immer in Dinge, von denen ich nichts verstehe? Bitte, bitte, bitte wach nicht auf. Diese Kleider an meinen Leib. Was war gestern Abend? Mein Kopf. Ist da niemand? Aber das kommt mir so bekannt vor. Als wäre ich hier schon mal gewesen. Muss schon Mittag sein. Nebel draußen. Ich saß auf einem Stein an der Straße. Im Dunkeln. Das ist das letzte, woran ich mich erinnern kann. Als wäre ich hier schon einmal gewesen. Ach, da ist jemand.